Paragraph 1, aus dem politischen Augenblicke geboren und daher in diesem Zusammenhange belanglos. Paragraph 2, aufgrund des gründlichen Studiums der jüdischen Geheimgesetze, wie sie in den Protokollen des Zionistischen Kongresses die Geheimnisse der Weisen von Zion, Seite 131 und folgende, niedergelegt sind, hat die gesamte Bevölkerung, soweit sie durch die genannten Vorträge dadurch in Kenntnis gesetzt werden konnte, mit voller Klarheit erkennen gelernt, dass seit Bestehen unseres modernen Staatshaushaltes alle sowohl äußeren als inneren Anleihen niemals anderes bezweckt und erreicht haben, als die finanzielle Macht in die Hand der jüdischen Finanzleute zu legen, wodurch die staatliche Selbstherrlichkeit und Unabhängigkeit für alle Zeiten vernichtet wurde und wird. Der ungeheure Schwindel der Beweglichmachung des Wertmessers Geld, das Verschwinden des Hartgeldes aus dem Verkehr, der gesamte Goldbesitz in jüdischen Händen, das alles hat die Bevölkerung als den wohlausgedachten und mit satanischer Schlauheit durchgeführten zionistischen Weltplan zu durchschauen gelernt und ist unter keinen Umständen gewillt, durch eine neue Anleihe irgendwelcher Art bei dem heutigen Schwindeltiefstand unserer Krone und dem schwindelerregenden Hochstand der übrigen Valuten, diesen irgendwie noch zu fördern und zu unterstützen. Paragraph 3. Demnach wird als erste selbstverständliche Bedingung für ein weiteres Bestehen des heutigen Nationalrates gefordert, dass der Herr Finanzminister sowie die gesamten Sektionschefs des Finanzministeriums, soweit dieselben im Sinne und Dienste des jüdischen Geheimplanes tätig waren, unverzüglich entlassen und pensioniert werden. Der Finanzminister und seine ministeriellen Helfer haben mit der Hintansetzung der Rangklasse und der Beamtenlaufbahn alsbald durch neue, noch namhaft zu machende Männer ersetzt zu werden, die gewillt sind, im Sinne dieser Resolution an der Reform des Finanzwesens, am Neuaufbau unseres Staatshaushaltes zu arbeiten. Paragraph 4. Zum Zwecke einer ehrlichen Werterevision und mithin Stabilisierung unseres schwankend gemachten Geldes hat also gleich der ehrliche und uneingeschränkte Staatsbankerott erklärt zu werden. Aufgrund dieses Staatsbankerottes sind also gleich jene Kronenwerte, welche sich im Auslande in den Händen jüdischer Spekulanten befinden, als null und nichtig zu erklären. Es muss gelingen, die Staaten dahin zu verständigen und aufzuklären, dass, wenn dieselben sich mit den Forderungen dieser zum größten Teil jüdischen Valutaschieber identifizieren, sie sich öffentlich als Schützer, Wahrer und Verteidiger der rein zionistischen Weltvernichtungspläne erklären würden, was, öffentlich ausgesprochen, deren Volksvertretern wohl sicherlich das Vertrauen und die Stimmen der jeweiligen Bevölkerung automatisch entziehen würde. Paragraph 5. Aufgrund des Staatsbankerottes hat also gleich eine Revision und Notenabstempelung des gesamten im Umlauf befindlichen Papiergeldes einzusetzen, was mit Zuhilfenahme der Schulgebäude sowohl wie der Lehrerschaft durch ununterbrochene, Tag aus, Tag ein vorzunehmende Geldüberprüfung der gesamten Bevölkerung zu erzielen ist. Jenes Papiergeld, welches am Abschlusse dieser Revisionszeit nicht dem im ganzen Lande gleichzeitig zu tagenden Kommissionen vorgelegt worden wäre, würde automatisch als null und nichtig verfallen sein. Über die näheren Modalitäten dieser Geldrevision behalten wir uns vor, mit Hilfe eines eigenen Geldprüfungskomitees noch klare und eingehende Vorschläge zu unterbreiten. Paragraph 6. Unser großes, uns klar vor Augen stehendes Ziel, dessen Verwirklichung einzig und allein die jüdische Weltherrschaft verhindern könnte, heißt Mechanisierung des beweglichen Jüdischen durch die Organisierung des fassenden arischen Geistes, welche Mechanisierung des beweglichen Geistes vorerst durch die Mechanisierung des beweglichen Kapitals, das heißt also durch die Verstaatlichung aller mehr oder minder künstlich beweglich gemachten Werte herbeigeführt werden muss. Diese Verstaatlichung der namentlich in der Form der Aktien beweglich gemachten Werte kann begreiflicherweise nur schrittweise in die Wege geleitet werden. Um das volkswirtschaftlich ungeheure Unrecht, das durch die großen Kapitalstauungen papierner übergroßer Vermögen zustande kam, zu beseitigen, wird die gesetzliche Konfiskation des Aktienkapitals vorerst jener übergroßen Vermögen herbeigeführt werden müssen. Während bis zum heutigen Tage der vom Judentum uns eingeredete und aufgeschwatzte Staatshaushalt darin bestand, dass der Staat zinsversprechende Papiere für geliehenes Geld im Bedarfsfalle emittierte, werden nun umgekehrterweise alle zinsversprechenden Papiere, seien sie in der Form von Anleihen oder Aktien usw., entweder auf dem Wege der Konfiskation einzuziehen oder aber durch Staatsgelder von den Privatpersonen abzulösen und aufzukaufen sein. Die näheren Modalitäten dieses Verfahrens werden von einem neu zu bildenden Komitee von Vertrauensmännern festzulegen sein, die mit dem gesamten Plane der Neuregelung vertraut und einverstanden sind. Paragraph 7. Der bis zum heutigen Tage stets in Not und Geldverlegenheit ratlos daniederliegende Staatshaushalt wird durch diese Maßnahmen mit einem Schlage in den Besitz gewaltiger zinsentragender Geldmittel gesetzt und ist demnach in absehbarer Zeit in der Lage, aus eigenem sein Budget zu bestreiten, ohne der Bevölkerung durch Steuern das abpressen zu müssen, was die ewig leeren Staatskassen bislang benötigten. Zur Verwaltung des Staatsvermögens wird es der Begründung völlig neuer Korporationen bedürfen, respektive der Auflassung und Beseitigung alter und unzureichender administrativer Betriebe. Paragraph 8. Sämtliche weiterhin sich ergebenden, durch diese grundlegenden Umgestaltungen notwendig werdenden administrativen Veränderungen werden von einem eigenen, noch zu bildenden Finanzkomitee verfügt werden.